Arme der Nacht, weil sich dich begehrt, dass ich schon von Liebe sprach, war meine Worte nicht wert. Du hast es genau gewusst, doch nicht abgelehnt. Es war nur die Wärme der Nacht und nicht viel mehr. Es waren kaum zwei Jahre vorbei, unendlich liebte ich dich. Es war dein.